Du willst dich endlich finden, dann hör auf nach dir zu suchen. Du willst nicht ganz verschwinden, dann hör auf rumzuhuschen. Deine Fehler zu vertuschen, stets perfekt zu erscheinen. Bracht noch keinen ins Reine, genauso wenig wie Schleim. Ich sage, was ich meine und bin der Meister angeeckt. Der ständige Rumgeeiere hat den Kampfgeist geweckt. Verdammtheit heißt verdreckt für seine Meinung einzustehen. Doch das Leben ist Entwicklung, das kann heißen umdrehen. Wenn das Ziel im Weg nicht wert ist oder auch mal verkehrt ist. Denn nur dagegen sein macht einsam und das endet trist. Ein Leben verschwenden ist Mist und Einsatz vertan. Ich will mein zu wenden. Um Seelen zu befreien aus ihrem Wahn. Also teilt meine Bahn, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Lage scheint verfahren, aber ich bin sicher nicht allein. Ein Leben verschwenden ist scheiße und der Einsatz vertan. Ich will meins verwenden, um Seelen zu befreien aus ihrem Wahn. Du willst dich endlich finden, dann hör auf nach dir zu suchen. Dich an dein Ego zu binden, hilft nur beim Ärgern und Fluchen. Du willst dich endlich finden, alles jammern und rufen. Hilft nicht, Wunden zu verbinden, und bring kein Stück vom Kuchen. Ich hab zu lang gesucht, zu lang alles verflucht, zu lang mein Leid betrauert und gewartet, dass jemand ruft. Sich so sein lassen dauert, aber es befreit ungemein und wird es dann untermauert, bringt es das Leid zum Schreien. Ich liebe Schlaue und Verein, tiefen Frust mit tiefer Lust, denn sie gehören zusammen, wie ich darf. Nein, du musst, wenn du dich weiter duckst, wirst du niemals erleben, was es heißt, die Glut zu fühlen und vor Wut zu erbeben. Die Zukunft zu erflehen, heißt die Gegenwart zu hassen, alles Gute zu übersehen, statt sein Schicksal anzufassen. Du hast die Wahl, es anzupacken oder weiter zuzusehen. Die Wahl, mich auszulachen oder leise zu verstehen, was es heißt, nicht mehr zu suchen, um loszulegen, endlich weiter zu würfeln, um über loszugehen, das ganze Große zu sehen, weil keiner mehr im Weg steht, um glücklich zu sein, weil jedes Leid mal vergeht. Du willst dich endlich finden, dann hör auf nach dir zu suchen, dich an dein Ego zu binden, hilft nur beim Ärgern und Fluchen. Du willst dich endlich finden, alles jammern und rufen. Hilf nicht, Wunden zu verbinden, und bring kein Stück vom Kuchen. Ich will nicht behaupten, ich hab das immer im Griff. Manchmal gibt's nur Weglaufen vor lauter innerem Schiss. Doch Papier und Stift sind für mich ein guter Weg, was Emotionen betrifft und wie ich damit umgehe. Bevor ich mich nachts umdreh, schreibe ich alles nieder. Lasse alles aus mir raus und hab dann krasse Lieder. Ich erstarke wieder und steh zu meinen Schwächen. Vergebe mir und den anderen, will mich bei keinem rächen. Bin einer von den Echten, die nicht nur von Realness reden. Will doch die Lieder bewegen und euch was Deepes geben. Ich stiefel durch den Regen und seh die Sonne scheinen. Frag mich, wie so viele lachen und trotzdem weinen. Wenige trotzen dem Leiden, laben sich im Schlechten, vergraben ihre Gefühle, anstatt sie mit mir auszufechten. Bin einer von den Echten, die nicht nur von Realness reden, will auch die Lieder bewegen und euch was Deepes geben. Du willst dich endlich finden, dann hör auf nach dir zu suchen. Dich an dein Ego zu binden, hilft nur beim Ärgern und Fluchen. Du willst dich endlich finden, alles jammern und rufen. Hilft nicht, Wunden zu verbinden, und bring kein Stück vom Kuchen.